1. Saul war ein bestimmt Anzahl von Jahren alt, als er sein Herrschaft antrat und regiert ins diesem viel Jahr über das Volk Israel. 2. Saul wollte 3000 Männer aus Israel aus, von denen 2000 bei ihm in Mihmaz und im Gebirge von Bethel blieben, während 1000 unter Jonathans Führung in Gibeah stationiert waren, den Rest des Volks entließ er nach Hause. 3. Als Jonathan den Posen der Philister in Gibeah angriff, Führen dies von dem Aufstand, woraufhin Saul im ganzen Land die Posen blazen ließ, die Hebräer über die Lage zu informieren. 4. Ganz Israel hort die Nachricht, dass Saul die Philister herausfordert hatten das Volk nun bei ihnen verhasst war, weshalb die Männer aufgefordert worden, Saul nach Gilgal zu folgen. 5. Die Philister versammelten daraufhin ein gewaltig Army mit 3000 Streitwagen, 6000 Reiten und unzähligen Fusseldaten, m. bei Mihmaz, Ostlich von Betteren, Lager aufzuschlagen. 6. Als die israelitischen Männer die Drohendgefer und ihr Bedrängnis erkannten, versteckten sie sich voller Angst in Holen, Felsspalten, Gruben und anderen Schlupfwinkeln. 7. Einige Hebräer überquerten sogar den Jordan in das Gebiet von Gad und Gilead zu fliehen, waren Saul in Gilgal blieb, obwohl sein verbliebenen Truppen zu tiefst verängstigt waren. 8. Wartet 7 Tage lang auf Samuel, y es zuvor vereinbart worden war, doch als dieser nicht in Gilgal eintraf, begannen die Leute, sich von Saul zu entfernen. 9. In dieser schwierigen Lage befahl Saul, ihm das Brandopfer und die Friedensopfer zu bringen und Volzog die Opferhandlung eigenmächtig. 10. Unmittelbar nachdem das Opfer dargebracht hat, traf Samuel ein, woraufhin Saul ihm entgegenlief, in respektvoll zu begrüßen. 11. Samuel fragte in Jedoch sofort nach seinem Handeln, worauf Saul erklärt, dass die Flucht seiner Leute und Samuels verspätung angesichts der Bedrohung durch die Philister fürchtet. 12. Rechtfertigte sich damit, dass den Angriff der Philister fürchtet, bever den Herrn nadig gestimmt hat, weshalb sich gezwungen sah, das Opfer selbst darzubringen. 13. Samuel entgegnet, dass Saul toricht gehandelt und das Gebot des Herrn missaktet habe, da Gott andenfall sein kanitem über Israel für alsit gefestigt hat. 14. Nun aber wird sein Herrschaft nicht von Dauer sein, da der Herr sich bereits einen Mann nach seinem Herzen gesucht und in seinem Anführer bestimmt habe, weil Saul ungehorsam war. 15. Danach verließ Samuel Gilgal und begab sich nach Gibeah in Benjamin, waren Saul die verbliebenen Truppen zahlte, die noch etwa 600 Mann umfassen. 16. Saul, sein Sohn Jonathan und ihr Begleiter blieben in Gibeah im Gebiet von Benjamin, waren die Philister weiterhin Lager in Mihmaz hielten. 17. Ausdem Lager der Philister rückten drei Abteilungen aus, das Land in verschiedenen Richtungen zu plundern und die Israeliten zu schwaken. 18. Ein Grupp zog in Richtung Ofra, die zweite nach Bethoren und die dritt zum Grenzgebiet, das über dem Tal der Hyannen zur Wüstin liegt. 19. Zu dieser Zeit gab es im ganzen Land Israel keinen einzigen Schmied, da die Philister verhindern wollten, dass die Hebräer sich Schwerter oder Speer anfertigten. 20. Deshalb waren all Israeliten gezwungen, zu den Philisten hinabzugehen, wenn sie ihr landwirtschaftlichen Gerät y Flugscheren, Hacken oder Axt scharfen lassen mussten. 21. Die Kosten für das Schaffen der verschiedenen Werksüge und Achsenstacheln waren genau festgelegt, was die wirtschaftliche Abhängigkeit der Israeliten verdeutlichte. 22. Infolgedessen bis zum Tag der Schlacht kein einziger Soldat im Heer von Saul und Jonathan einwarf aus Eisen, außer den beiden Anführern selbst. 23. Waren dessen besetzt ein Vorhut der Philister den strategisch wichtigen Pass von Mihmaz, ihr Position weiter zu sichern.